Kinder Prodi, meine Damen und Herren, ich habe zu sprechen über die Religions- und Sozialgeschichte in Deutschland in der frühen Neuzeit und eine kurze Bilanz zu geben über die Forschungen, die in Deutschland geschehen sind. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht zu sehen, dass in Deutschland die Geschichte der Religion und Kirche einerseits und die der Gesellschaft andererseits eine größere Bedeutung erlangen könnten oder gar zu fruchtbaren gemeinsamen Austausch finden würden. Der Theologie waren Fragen nach der gesellschaftlichen Bedeutung der Religion noch ziemlich fremd und wurden allenfalls im Bereich der Geschichte der Pastoral- oder der Kirchengeschichte gestreift. Die Religionsgeschichte und Religionssoziologie, wie sie sich in zumeist kirchenfernen Kreisen im 19. Jahrhundert entwickelt hatten, wurden von der Theologie ebenso wenig rezipiert wie die noch jungen Sozialwissenschaften. Im Bereich der Profangeschichte war andererseits seit Beginn des Jahrhunderts durch den sogenannten Methodenstreit der sozialgeschichtliche Ansatz stark zurückgedrängt worden und blieb der allgemeinen Geschichtswissenschaft fremd, nicht zuletzt auch deshalb, weil jener dann doch vielfach vom marxistischen Gedankengut beherrscht wurde. Schließlich stand die Geschichte der frühen Neuzeit noch ganz im Hintergrund. Während die Romantik sich des Mittelalters, das 19. und frühe 20. Jahrhundert der Zeitgeschichte angenommen hatten, fand die deutsche frühe Neuzeit nur im Bereich der Reformationsgeschichte größeres Interesse. Zu sehr wurde die Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts als Verfallszeit, als Niedergang des Reiches und Erstarrung der Gesellschaft vor dem Aufstieg Preußens und vor den Reformen des 19. Jahrhunderts gesehen. Dies alles hat sich in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, besonders aber seit den 60er Jahren, weitgehend geändert. Durch den Kulturumbruch dieses Jahrzehnts, der mit dem Erstarken des Neomarxismus in Westeuropa zusammenhängt, allerdings diesen weit überschreitet, wurde die Sozialgeschichte nicht nur hoffähig, der sozialgeschichtliche Ansatz trat vielmehr überall in den Vordergrund, die traditionelle politische Geschichte trat zurück. Im Bereich der Theologie brachte der Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils eine weite Öffnung für bisher verpönte Denkrichtungen wie die etwa der Religionssoziologie. Vor allem aber hat das Ende des preußischen deutschen Einheitsstaates 1945 das Interesse der Historiker auf die staatliche Organisation vor dem Nationalstaat, also des Alten Reiches, gelenkt, dann überhaupt auf die Geschichte der frühen Neuzeit als eigenständiges Phänomen. In den 60er Jahren wurde auch der erste Lehrstuhl für frühneuzeitliche Geschichte in Deutschland errichtet. Was alles zusammen das Feld für die vielen religions- und sozialgeschichtlichen Studien im Bereich der frühen Neuzeit bereitet hat. Ich spreche im Folgenden zuerst über die Sozialgeschichte. Erstens Sozialgeschichte. Eine der ersten lebhaften Diskussionen im Bereich der Sozialgeschichte rief das marxistische Modell der Reformation als frühbürgerliche Revolution hervor, das seit den 60er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland Eingang fand. Es wurde zwar im Lauf der Auseinandersetzung weitgehend abgewiesen, da es nicht aus den Quellen erhoben, sondern dem vorgegebenen Gesellschaftsmodell entnommen war, doch hat es eine intensive Aufarbeitung der gesellschaftlichen Kräfte in der Reformationszeit hervorgebracht. Befördert wurde vor allem die Untersuchung des Bauernkriegs, die nun in Westdeutschland groß einsetzte, wobei die Position von Günther Franz, dass der Bauernkrieg ein Zusammenstoß mit den Kräften des vordringenden Staates sei, nicht eine soziale Revolution, eher unterstrichen wurde, auch mit den Modifizierungen von Peter Blickle. Neu dagegen und fruchtbar waren die im Anschluss einsetzenden Forschungen zu den Unruhen der bäuerlichen und bürgerlichen Untertanen in der frühen Neuzeit überhaupt, die besonders von Winfried Schulze gefördert wurden. Hier konnte nicht nur durch die umfangreiche Sammlung gezeigt werden, wie vielfältig solche Unruhen auch nach dem Bauernkrieg, ja sogar während des Absolutismus waren, sondern es wurde auch nachgewiesen, dass die Untertanen keineswegs hoffnungs- und erfolglos mit ihren Aktionen blieben, dass vielmehr das Rechtssystem des Alten Reiches ihnen erhebliche Möglichkeiten zur Gegenwehr bot. Während das Bürgertum der Städte seit längerem schon, vor allem in Bezug auf die Reformation, Aufmerksamkeit fand, ist noch ein ziemlich junges Thema die Beschäftigung mit dem Adel. Sie geht aus von der traditionellen Sicht seines Niedergangs mangels Aufgaben im Spätmittelalter, konnte aber zeigen, dass die Bedeutung des Adels in der Folgezeit, vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, sowohl in der Verwaltung wie im Hofleben wieder deutlich stieg. Dabei ist im deutschen Bereich stets zwischen dem landsässigen und dem reichsfreien Adel zu unterscheiden. Die Zusammenfassung des Letzteren zur organisierten, etablierten Reichsritterschaft und ihre Einordnung in das Reichssystem zeigt die Überwindung der Adelskrise des 16. Jahrhunderts an. Dass die Reichskirche mit Bischöfen und Äbten in der gesamten Zeit fast ausschließlich eine Adelskirche blieb, unterstreicht die ungebrochene Bedeutung dieses Standes. Zu den neueren Untersuchungsthemen gehört in diesem Zusammenhang die Frage nach der Bedeutung der Höfe. Sie wurde nach der Rezeption der Werke von Norbert Elias auch in Deutschland aufgenommen, ist aber bisher noch nicht weit gediehen. Klar ist nur, dass das von Elias an Versailles entwickelte Modell, das insbesondere die Domestizierung des Adels proklamierte, so auf die deutschen Höfe nicht übertragbar ist, vor allem nicht auf die mittleren und kleineren, zu denen auch die meisten Höfe der Geistlichkeit zählen. Deutlich ist aber, dass im Absolutismus der Adel auch im deutschen Bereich eine neue Aufgabe fand, die der konkreten Politik und der Verwaltung nahe blieben. Bleibt man noch bei den sozialen Schichten, so haben ebenfalls seit den 60er Jahren Randgruppen vermehrt Aufmerksamkeit gefunden, unehrliche Leute wie Henker und Müller, dann Zigeuner, Prostituierte, Räuber, vor allem aber Arme und Bettler. Das Interesse an der Armut und an den Methoden, ihrer Herr zu werden, hat eine große Zahl von Arbeiten hervorgebracht. Sie beschreiben vor allem das Phänomen der sprunghaften Zunahme der Armen und aus der gesellschaftlichen Ordnung herausfallenden und stellen fest, dass im frühneuzeitlichen Denken, vor allem bei den Protestanten, die Armut ihres positiven Charakters als Anlass für christliches Almosen geben verloren hatte und zu einem für die Gesellschaft unerträglichen, darum zu bekämpfenden Missstand geworden war. Das Interesse an den Randgruppen, entstanden aus dem Impetus zur Erforschung der Unterschichten, hat zwei Teile der Gesellschaft im besonderen Maße in Deutschland zur Betrachtung gebracht. Zum einen die Juden. Als klassische Minderheit standen sie in der frühen Neuzeit einerseits unter dem Schutz des Reiches, andererseits waren sie dem Streben nach Vereinheitlichung innerhalb der Territorien ausgesetzt, die deshalb nicht selten zur Judenausweisung oder zu Bekehrungsversuchen griffen. Demgegenüber wurde von besonderer Bedeutung seit dem 17. Jahrhundert die Neuansiedlung von Juden zum Zweck der Pöblierung, vor allem in adeligen und geistlichen Gebieten, was zu den bekannten Erscheinungen des Landjudentums, etwa in Süddeutschland, in Franken und Schwaben, führte. Die Erforschung gerade des Landjudentums ist in letzter Zeit stark gefördert worden, parallel zu den Anstrengungen, die monumentalen Überreste des Judentums zu sichern. Allerdings fehlt auf diesem Gebiet noch weithin die Darstellung des innerjüdischen Gemeindelebens, das dem Forscher nicht zuletzt wegen oft fehlender Sprachkenntnisse große Schwierigkeiten bereitet. Das zweite vielbehandelte Thema stellt die frühneuzeitliche Hexenverfolgung dar, ein Gebiet, an dem alternative und feministische Initiativen der Öffentlichkeit besonders interessiert sind. Durch die Popularität des Themas ist hier auch viel Fragwürdiges produziert worden. Die ernsthafte Forschung konnte im Wesentlichen die Eigenständigkeit der frühmodernen Hexenfurcht zeigen, die sich gegenüber ähnlichen Erscheinungen des Mittelalters deutlich absetzt, sodann, dass die Verfolgung unterschiedslos alle Geschlechter und Stände, auch Priester und Adel, betraf, freilich in charakteristischer Abstufung, schließlich, dass vielfach die Suche nach Hexen nicht von der Obrigkeit, sondern von der einheimischen Bevölkerung selbst ausging. Auch die ganz unterschiedliche geografische Verteilung der Schwerpunkte, besonders viel in Mitteldeutschland, ist erforscht. Nicht ausdiskutiert sind die Ursachen, deren vorgetragene Vielfalt von der Beunruhigung der Bevölkerung durch die sogenannte kleine Eiszeit bis zur Disziplinierung durch den modernen Staat reichen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Forschungsgebiete für die frühe Neuzeit, die interessant sind, etwa die Frage des Verständnisses von Geburt, Jugend, Leben und Tod, die Geschichte der Familie, die Bewältigung des täglichen Lebens durch einzelne Personen oder ganze Gruppen, was in das Gebiet der Alltags- und Mentalitätsgeschichte fällt, nicht zu reden von dem großen Feld, auf welchem soziale Fragen sich mit der Wirtschaftsgeschichte verbinden, Besteuerung, Merkantilismus, Verödung von Gütern und so weiter. All dies wird aber in den Schatten gestellt von der Forschung über die Wirkung des frühmodernen Staates selbst, ein bezüglich des Absolutismus schon altes Thema, das jedoch durch eine spezifische Fragestellung neue Gestalt gewann. Hier ist vor allem auf den Begriff der Sozialdisziplinierung zu verweisen, den Gerhard Österreich geprägt hat und mit dem er die Einordnung des Volkes in die von der Obrigkeit vorgegebenen Lebensmodelle gemeint hat, sei es zur Erreichung eines einheitlichen Untertanenverbandes, sei es zur positiven Erziehung des Volkes. Die Tatsache selbst liegt klar auf der Hand. Seit dem 16. Jahrhundert beginnt eine Flut von Mandaten, das Leben der Menschen zu regeln. Unterschiedliche Kleider werden für die einzelnen Stände festgelegt. Die Zahl der Hochzeitsgäste wird reglementiert, Spiele und Tänze geordnet, das Fluchen verboten, das sexuelle Leben scharf kontrolliert, die Glaubensnorm festgestellt. Die ordnenden Eingriffe des Staates betrafen alle Stände und reichten von der Kennzeichnung der Armen über die Gesundheitspolizei für die Stadtbürger bis zur Festlegung der finanziellen Beiträge des Adels, dessen persönliche Dienste nun durch konkrete Sach- und Geldleistungen abgelöst wurden. Rationalisierung, Bürokratisierung und Zentralisierung sind die Begriffe, unter denen diese Entwicklungen gefasst werden. Ob es sich dabei auch um eine grundlegende Bewegung zur Modernisierung der Gesellschaft handelt, hängt davon ab, was man unter modern versteht. Die Interpretation des Vorganges als Sozialdisziplinierung ist freilich kritisiert worden, vor allem weil der Ausdruck eine bewusste Absicht der Obrigkeit zur Ausrichtung der Untertanen nahelegt. Demgegenüber ist zu beachten, das wird heute besonders herausgestellt, dass das Volk zum Teil selbst nach solchen Reglementierungen verlangte, vor allem um Willkür und tätliche Auseinandersetzungen auszuschließen, was besonders in Gemeindeordnungen und Weistümern zu sehen ist, also eine Art Selbstdisziplinierung. Hier wiederum gingen die Fürsten mit ihrem Hof und ihrer Person oft nicht voran, mussten also im Laufe der Zeit erst selbst ihrerseits diszipliniert werden. Schließlich ist darauf hingewiesen worden, dass die Versuche, das Leben des Volkes durch erzieherische Maßnahmen zu ordnen, keineswegs schnell überall erfolgreich waren. Das beweist nicht nur die Notwendigkeit, auch im Absolutismus die Geh- und Verbote immer neu einzuschärfen. Das zeigt auch die Kritik der Aufklärung an den Zuständen der Barockzeit, etwa am Zustand der Spitäler des 17. Jahrhunderts, die das aufgeklärte 18. Jahrhundert alsbald in moderne Krankenhäuser umzugestalten bestrebt war. Überblickt man diesen ersten Teil und fragt, welche Gebiete in der neueren Sozialgeschichte weniger behandelt worden sind in Deutschland, so fällt zuerst der Bereich des Krieges auf, der verständlicherweise in der Bundesrepublik wenig Interesse fand. Erst durch die außerdeutsche Forschung wurde in letzter Zeit der Krieg als wichtiges Instrument der gesellschaftlichen Modernisierung in den Blick genommen, werden die nach der Ablösung der Söldnerheere aufgestellten stehenden Heere als Erziehungsinstrument wieder gewürdigt. Die enorme Bedeutung etwa der Musterungen für die Aufstellung von Matrikeln für die Gesellschaft und ihre Organisierung wird noch weiterer Untersuchung bedürfen. Ziemlich in den Hintergrund getreten sind finanzielle Belastungen der Menschen, also klassische Bereiche eigentlich der Wirtschaftsgeschichte, was allerdings auch mit der Schwierigkeit der Materie zusammenhängt. Doch wird man gerade für die Neuzeit mit ihrem Schlagwort vom Geld als Nervus Rerum hierauf wieder besonderes Gewicht legen müssen. Noch weit zurück liegt übrigens auch die Einbeziehung der materiellen Kultur der Realien in die Sozialgeschichte. Zweitens, religiöse Sozialgeschichte. Die Beschäftigung mit der Religion als sozialem Phänomen ging nur zum geringen Teil von der Kirchengeschichte aus. Bestes Beispiel ist dafür die viel diskutierte These Max Webers von 1904, wonach dem Protestantismus ein besonderer Geist innerweltlicher Askese innewohne, erzeugt durch die religiöse Pflicht zum Erwerb, weshalb er insbesondere in der Form des Calvinismus zum Fundament des westeuropäischen Kapitalismus geworden sei. Die Diskussion um dieses Thema, die ihre Schlüssigkeit übrigens erheblich in Frage gestellt hat, ihr geringes Quellenfundament bloßlegt und ihre Unanwendbarkeit für die deutschen Verhältnisse aufgezeigt hat, wurde von Soziologen und Profanhistorikern, nicht von Kirchenhistorikern geführt. Trotzdem beginnt die neue Diskussion im Bereich der religiösen Sozialgeschichte mit einem kirchenhistorischen Werk, nämlich dem des Göttinger Kirchenhistorikers Bernd Möller, der 1962 in seinem Werk Reichsstadt und Reformation verständlich zu machen versuchte, warum so viele deutsche Reichsstädte so schnell zur Reformation übergingen. Dies lag nach ihm an der inneren Struktur der Stadt, die in allen Bereichen, damit auch im religiösen, die Verhältnisse innerhalb ihrer Mauern schon lange vor 1517 ordnete und die nach 1517 dies nun umso ungehinderter tun konnte. Damit wird die konfessionelle Entscheidung der Städte zu einer vorzüglich sozial bedingten Entwicklung, in diesem Fall im Sinne einer obrigkeitlichen Harmonisierung. Seit damals ist eine umfassende Diskussion zum Thema Stadt und Reformation erfolgt, die so weit ging, dass man die gesamte Reformation als städtisches Ereignis, Urban Event, gekennzeichnet hat. Gearbeitet wurde dabei in Deutschland über die Ausgangslage am Ende des Mittelalters, über die religiösen Bewegungen von unten und die Herrschaftsmaßnahmen von oben, über die soziale Trägerschaft der Reformation. Dabei ergab sich, dass man tatsächlich in vielen Reichsstädten von einem typischen Ablauf sprechen kann, der von der spätmittelalterlichen Prädisposition über die frühe evangelische Volksbewegung bis zur nachfolgenden Obrigkeitsreform reicht, mit Religionsgesprächen, Verbot der Messe, Ausschluss der Täufer und Verhinderung der Radikalisierung. Allerdings ist mittlerweile deutlich geworden, dass das Feld doch weit größer und vielgestaltiger ist, als man zuerst annahm. Nicht nur gibt es späte Stadtreformationen, Unterbrechungen im Ablauf oder völlig andere Verhältnisse, es wurden vor allem gar nicht alle Reichsstädte von der Reformation erfasst, die soziale Prädisposition blieb also nicht selten unerfüllt. Vor allem die Tatsache, dass Köln eine solche Bewegung nicht sah, auch eine erhebliche Zahl anderer Reichsstädte nicht, hat zu vielfältigen Fragen Anlass gegeben. Neuerdings finden im Bereich der Stadtreformation besonders auch die landsässigen Städte Interesse, die vielfach parallel den Reichsstädten eigene Kirchenwesen schufen und solche sogar lange selbst gegen einen anderskonfessionellen Territorialstaat verteidigen konnten. Wenn die Bedeutung der Stadt als soziales Gebilde für die Einführung der Reformation allgemein anerkannt ist, so gilt dies nicht in gleichem Maß für die These vom sogenannten christlichen Kommunalismus, die man als eine Art Ausweitung des eben genannten Ansatzes auf das Land ansehen darf. Peter Blickle, der Schöpfer dieser These, geht dabei aus von den Gemeindeeinungen auf dem Land, die im Spätmittelalter zu beachtlicher Kraft gelangten, zum Beispiel in der Schweiz oder in Oberdeutschland, was sich etwa in den Forderungen nach gemeindlicher Pfarrerwahl zeigt. Die von ihm herausgestellte eigenständige bäuerliche Reformation, wie sie besonders 1525 wirksam wurde, wird mit der Behauptung, im Spätmittelalter werde Gemeinde überhaupt zu einem zentralen Wert, in der Frühneuzeit sei es der zentrale Wert, die dann eben auch die Religion verbindlich umsetzen wollte, auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt. Kommunalismus wird so schnell überhaupt zu einem neuen Verfassungsprinzip der Gesellschaft der alteuropäischen Welt. Die These vom Kommunalismus als Erklärungsmodell für die bäuerliche Reformation, dann für die Reformation überhaupt, ist jedoch mehrfach bestritten worden. Wegen des stark an die 60er Jahre erinnernden Modells der guten Volksbewegung gegen die böse Fürstenreformation, wegen der zu geringen Quellenbezogenheit, vor allem aber deshalb, weil das Material für die These weitgehend aus dem oberdeutsch-schweizerischen Raum genommen wurde, wo solche Tendenzen längst bekannt sind, während in weiten Teilen Süd-, vor allem aber Mittel- und Norddeutschlands wenig davon zu spüren ist. Im Übrigen ist in Bezug auf die gesamte Stadtreformation zu bedenken, dass sie trotz ihrer spektakulären Beispiele insgesamt an Bedeutung der Reformation in den Territorien eindeutig nachsteht. Diese haben aber bezüglich der Sozialgeschichte noch keineswegs eine ähnliche Aufmerksamkeit in der Forschung erfahren wie die Städte. Doch ist hier immerhin die maßgebliche Einwirkung von Beamtengruppen und Beamtensippen auf die konkrete Politik deutlich geworden. Als weitaus wichtigstes sozialgeschichtliches Thema hat sich seit etwa 15 Jahren die These von der Konfessionalisierung der Gesellschaft herausgebildet. Ausgehend von der Einsicht Walter Zehdens, dass sich die Konfessionen erst in einem langsamen und langdauernden Prozess ausgebildet und stabilisiert haben, kamen Wolfgang Reinhardt und Heinz Schilling zu dem Ergebnis, dass im 16. und 17. Jahrhundert nicht nur die theologischen Lehrgebäude der Konfessionen festgelegt wurden, sondern dass die dogmatischen Lehren dann auch umfassend in die Realität, also ins Leben, übergeführt worden sind, was den Aufbau dreier festgefügter, in Leben, Bildung, Frömmigkeit und Sittenzucht geeinter und nach außen abgeschotteter, aber strukturell gleichartiger Konfessionen zur Folge hatte, eben Lutheraner, Calvinisten, Katholiken. Die Ursache dieser Entwicklung der Konfessionalisierung lag in der Glaubensspaltung, die nun die Konkurrenz dreier ausschließlicher Wahrheitssysteme sah. Das Ziel war die Herstellung vollständiger Einheit im Glauben und Leben, das Mittel, die positive wie negative Sozialdisziplinierung durch den frühmodernen Staat. Folgen waren unter anderem, so Reinhardt, eine deutliche Modernisierung der Gesellschaft, aber auch der religiös motivierte massive Aufbau der Staatsgewalt. Dieses Modell der Konfessionalisierung zeigte sich ohne Zweifel dem älteren Begriff, deutschen Begriff, eines gegenreformatorischen Zeitalters überlegen, vor allem durch die umfassende Beschreibung der Gesellschaft als konfessionell. Damit wertete es einerseits die Religion auf, indem es diese als entscheidende Wirkungsmacht der Epoche erkennt, sieht andererseits als historisch-soziologisches Strukturmodell von der theologischen Wahrheitsfrage ab. Indem alle drei Konfessionen in ihrer Entwicklung parallel gesehen werden, treten nicht nur die dogmatischen Unterschiede zurück, vielmehr setzen alle drei sich gleich von einer mittelalterlich vorkonfessionellen Periode ab. Auch an diesem Modell ist mittlerweile Kritik geübt worden. Sie reicht von der Nichtberücksichtigung von Dissidenten außerhalb der drei Konfessionen über Felder, die der Konfessionalisierung nicht unterliegen, bis zu der grundsätzlichen Infragestellung der Parallelisierung der Konfessionen, da die beiden protestantischen Konfessionen im Gegensatz zur katholischen durch einen scharfen Bruch mit dem Mittelalter entstanden sind, hier also eine Parallelisierung im Grundsatz nicht möglich sei. Die Ausschaltung der theologischen Wahrheitsfrage als entscheidendes Agens entfernt die Diskussion überdies weit von der konkreten Realität der Zeit. Eine solche Distanz des Konfessionalisierungsparadigmas, sowohl von den Vorgängen wie vom Denken der Zeit, ergibt sich auch daraus, dass der Begriff der Konfessionalisierung nicht eine einfühlende Beschreibung eines Zustandes einer konkreten Zeit an einem konkreten Ort darstellt, vielmehr in seiner unlösbaren Verknüpfung zu Modernisierung und Disziplinierung auf eine gesellschaftliche Gesamtanalyse zielt und damit eine universalgeschichtliche Perspektive annimmt. Entwicklungsmodelle solcher Art verlassen fast stets den Boden der Realität. Es verwundert deshalb nicht, dass in der jüngsten Diskussion eher wieder eine Distanz zu diesen gesamtgesellschaftlichen Theorien, auch dann zu dieser sozialhistorischen Sichtweise der Reformation und eine Hinwendung zu genuin religiös-theologischer Sicht festzustellen ist. Gleichwohl haben die Anstöße, die von der Grundeinsicht der Konfessionalisierung ausgingen, im sozialreligiösen Bereich bemerkenswerte Erkenntnisse gebracht. Etwa die Einsicht, dass der Calvinismus einen bedeutenden Anstoß zur Disziplinierung des Lebens in Deutschland bot, dass auf katholischer Seite die Barockkultur als vollendete Konfessionalisierung verstanden werden kann oder dass das konfessionelle Zeitalter weit über 1648 hinausreicht. Ja, oft erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts vollendet war. Aufschwung nahm auch die Untersuchung der sozialen Zusammensetzung des Klerus sowohl bei den Protestanten wie bei den Katholiken, wobei auf evangelischer Seite die Pfarrersfrau, auf katholischer Seite die neuen weiblichen Orden, englische Fräulein, Ursulinen, als Beitrag zur Frauenbewegung gesehen werden können. Für die Geschlechtergeschichte ist wichtig, dass durch das strenge Vorgehen im moralischen Bereich die obrigkeitlichen Normen des Sexualverhaltens durchgesetzt wurden, was bei den evangelischen Städten meist die Schließung der Bordelle mit sich brachte, im katholischen Bereich die Festlegung der Frauenrolle entweder als Jungfrau oder als Frau und Mutter in der Ehe. Schließlich sind durch die Diskussion um die Konfessionalisierung auch die dissidenten Bewegungen als religiöse wie soziale Erscheinung ins Visier genommen worden, vom traditionellen Antiklerikalismus des Spätmittelalters über den Radikalismus der Reformationszeit bis zum Pietismus des 17. und 18. Jahrhunderts. Doch keineswegs alle sozialreligiösen Bemühungen gehen von dem genannten Paradigma aus, manche stehen gerade in der heutigen Diskussion dazu im Gegensatz. Es gibt ältere Ansätze wie die Untersuchung der sozialen Zusammensetzung der Klöster, dafür gibt es kein Pendant im Protestantismus, über die sozialen Folgen der Reformation, die sich vor allem als Verbürgerlichung darbieten, oder neuere Ansätze auf dem großen Feld der Kulturgeschichte, wobei man natürlich zuerst an Literatur und Kunst denkt, wobei hier aber die Volkskunde, Alltags- und Mentalitätsgeschichte einschlägig ist. Hier haben in jüngster Zeit Forschungen etwa zu den sozialen Aussagen von Mirakelbüchern bei Wallfahrten, über Bruderschaften und deren soziale Aktivitäten und über magisch-religiöse Praktiken in der Volksmedizin besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Kultur der einfachen Leute ist ein wichtiges Thema geworden, das freilich erst von einigen wenigen Schulen vorangetrieben und außerdem in den Quellen schwer zu fassen ist. Dass hier aus den Visitationsprotokollen interessantes Material zu erhoffen ist, sei aus. Inwieweit es der Volkskultur gelang, sich den Normierungsversuchen zu entziehen, Normierungsversuchen der Obrigkeit, etwa im Bereich des Schwörens und Fluchens, inwieweit demgegenüber nachweislich die obrigkeitlichen Mandate griffen, harrt noch der Untersuchung. Fragt man zum Schluss nach den Defiziten in der religiös-sozialen Forschung in Deutschland, so wird man zuerst auf das Gebiet des Katholizismus verweisen müssen. So wie die gesamte Forschung zur religiösen Geschichte der frühen Neuzeit sich vor allem den Reformationskirchen zuwandte, so auch im Bereich der sozialen Folgen. Ein Beispiel: Das Armenwesen protestantischer Reichsstädte ist weitgehend erforscht, das Armenwesen katholischer Bistümer kaum. Durch die Parallelisierung der Konfessionalismustheorie fällt auch wenig Licht auf eigenständige katholische Entwicklungen. Das betrifft etwa die große Bedeutung der neuen jesuitischen marianischen Kongregation, die bisher in Deutschland noch keine Darstellung, sondern nur im Ausland Darstellungen gefunden hat. Durch das besondere Interesse an den Unterschichten und dem Bürgertum in der Forschung ist dann der Adel in seiner religiösen Bedeutung erst in jüngerer Zeit zum Thema gemacht worden. Auf anderen Gebieten fehlt noch die Zusammenfassung von Einzelarbeiten, etwa in dem Bereich der Spitalgeschichte. Weitgehend unerforscht ist das Gebiet der kirchlichen Finanzen. Angesichts der Tatsache, dass ein großer Teil, in Bayern etwa 50% des gesamten Besitzes der Bauern in geistlicher Hand war und damit die geistliche Herrschaft über Wohl und Wehe des sozialen Lebens der Hälfte aller Untertanen entschied, muss hier noch weit stärker als früher nach den konkreten Auswirkungen dieser Strukturtatsache für das soziale Leben geforscht werden. Bekannt ist mittlerweile nur die große Bedeutung, die die Quellen im niederkirchlichen Bereich, etwa der Kirchenverwaltung der Pfarreien, für das soziale Leben gewinnen können. Bekannt ist weiterhin die Tatsache, dass die oft sehr großen Finanzen solcher Kirchen, insbesondere an Wallfahrtsorten und in Klöstern, nach spätmittelalterlichem italienischen Vorbild in der frühen Neuzeit zu einer Art Sparkasse des kleinen Mannes geworden sind durch Kreditvergabe, deren Quellen die Möglichkeit zu intensivem Studium des bäuerlichen Kreditbedarfs und die Hilfe geistlicher Seite geben. Auf diesem Feld ist zweifellos noch viel zu tun. Damit hängt zusammen, dass auch die Realiengeschichte weit mehr als im Mittelalter in ihrer sozialgeschichtlichen Bedeutung noch in den Anfängen steckt. Trotzdem wird man wohl insgesamt feststellen können, dass die religiös-sozialgeschichtliche Forschung in Deutschland zwar nicht zeitlich und örtlich gleichmäßig und auch nicht systematisch, aber doch in beachtlichem Maß in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht hat. Ich danke Ihnen.